jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer... Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Das ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nur das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Jawohl, kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem Hörspielarchiv. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Radio Bremen. Auch heute haben wir einen feinen Bremer Krimi für Sie und den hätten wir fast übersehen, denn er war im Rundfunkarchiv nicht als Krimi, sondern als Kurzhörspiel ausgewiesen. Da gibt es so Listen und Vermerke, in denen wir immer stöbern und daher hatten wir es erst gar nicht auf dem Schirm. Das ist sicher ein Versehen, denn das Stück, das wir gleich senden, ist 43 Minuten lang und daher kann man hier sicher nicht von einem Kurzhörspiel sprechen. Warum haben wir es dennoch gefunden? Ja, es waren gleich mehrere Hörer, die schon während unserer ersten Kein-Mucks-Staffel im letzten Jahr an Radio Bremen geschrieben und die Redaktion wiederholt auf dieses Hammerstück hingewiesen haben. Und denen wollen wir hier ganz klar danken, denn das vielfach gewünschte Hörspiel Inselfrieden muss natürlich in Kein-Mucks, keine Frage. Allein schon, weil dieser Mann hier die Hauptrolle spricht. Mit dem Boot sind wir in 40 Minuten drüben. Das heißt, wenn das Wetter einigermaßen ist. Bei schlechtem Wetter, da kommen Sie nicht mal mit dem Dampfer rüber. Es ist wieder einmal Helmut Lange. Und Helmut Lange war schon früh im jungen bundesrepublikanischen Fernsehen präsent, etwa in Serien wie Stahlnetz, Die fünfte Kolonne, Das Halstuch oder Salto Mortale. Er war John Kling in der Agentenserie John Klings Abenteuer, er war Lederstrumpf und im Kino sah man ihn in dieser Filmreihe. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Diesmal ist es der Fälscher von London. 1961 nahm die Karriere von Helmut Lange Fahrt auf. Er absolvierte seinen einzigen, aber prägnanten Auftritt in der erfolgreichen Edgar Wallace-Spielfilmserie zusammen mit Karin Dohr. Was ist schon Geld? Man kann sich sogar damit eine Frau kaufen. Und die Kinozuschauerinnen und Zuschauer rätselten, ist Helmut Lange etwa der Fälscher von London? Dieser Inspektor Rupert benimmt sich, als hättest du den Schein selber gemacht. Kann auch jedem passieren, dass man ihm eine falsche Banknote andreht. Ja, dieser Gerissene muss ein wirklicher Künstler sein. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Schurken in den Edgar-Wallace-Filmen hatten ja immer herrliche Namen. Der Hexer, der Rächer, der Zinker. In diesem Film war es der Gerissene. Wenn der Gerissene erkennt, dass er keinen Erfolg mehr hat, dann wird er erst wirklich gefährlich. Bestimmt wird er bald zu einem neuen und vielleicht großen Schlag ausholen. Das glaube ich auch. Siegfried Lowitz spielte hier in diesem achten und natürlich noch schwarz-weißen Edgar-Wallace-Film den Kommissar. Eddie Arendt war dabei, Robert Graf, Viktor de Kova und eben Helmut Lange. Ich glaube, es ist nicht leicht, mit mir verheiratet zu sein. Die junge, hübsche Frau soll ruhig erfahren, wen sie geheiratet hat. Wenn sie es nicht sofort den Mund halten, dann was dann? Helmut Lange als der undurchsichtige Peter Clifton, die Verdachtsperson Nummer 1. Ist er der Gerissene? Ein gerissener Fälscher hält eine Stadt in Atem. Er versteht es meisterhaft, alle Spuren von sich auf andere abzulenken. Wer ist der Fälscher, der vor keinem Verbrechen zurückschreckt? Nur Werkzeug? Mörder oder Wahnsinniger? Die Wallace-Welle wogt weiter. Lassen Sie sich von ihr mitreißen. Entspannen Sie sich durch Hochspannung. Der Fälscher von London ist ein gutes Rezept dafür. Entspannen Sie sich durch Hochspannung. Das ist natürlich auch das Rezept unserer Reihe Kein Mucks. Und Helmut Lange in unserem Hörspiel, der möchte sich ebenfalls entspannen. Für mich ist das genau das, was ich einmal im Jahr brauche. Keine überflüssigen Besucher, kein dummes Geschwätz, keine neugierigen Nachbarn. Ja, und was fast noch wichtiger ist, keine Kollegen. Mhm. Keine Kollegen. Dankeschön. Kommissar Berger will mal raus, in sein Ferienhaus auf einer Insel in der Ostsee, wo seine Frau schon auf ihn wartet. Doch es kommt anders in diesem Kriminalhörspiel von 1975, das Nikolai von Michalewski geschrieben hat. Inselfrieden. Die Regie hat Günther Siebert. Kommissar Ludwigs? Ja? Warum, Herr Ludwigs? Hier spricht Kramer. schon gelesen? Ihr Blättchen? Nee. Dann sollten Sie es tun. Gefgen hat uns ein Interview gegeben. Gefgen? Der in Zelle entwischt ist? Na, das ist ein Ding. Natürlich nur telefonisch, nichts, woraus Sie uns einen Strick drehen können. Der Junge hat uns angerufen. Ja, woher? Hat er nicht gesagt. Aber sonst war er ganz gesprächig. Er läuft mit so einer Art Wunschzettel rum. Und wissen Sie, wer da ganz oben auf steht? Ganz oben auf? Freund Berger. Hauptkommissar Berger? Ja, wieso? Ja, wieso? Berger hat hier schließlich Hopp genommen. Und jetzt ist Gefgen auf Bergers Skype aus. Gute Story, was? Also wenn Sie mich fragen, der Junge meint's ernst. Er ist auf dem Kriegspfad. Kann ich mit Berger reden? Hauptkommissar Berger hat Urlaub. Ach, er hat Urlaub. Aber er ist doch im Haus, nur eine Tür weiter. Wer sagt das? Ja, wer sagt das? Sie rütteln am Informantenschutz, Herr Ludwigs, also? Ah, ich werde fragen. Tun Sie das und wir bleiben Freunde. Übrigens, wo will er denn hin, Freund Berger, diesmal? Wieder auf seine Insel? Ja, wenn er mal woanders hinfährt, dann gebe ich einen aus. Und das bei Ihrem sprichwörtlichen Geiz. Also bitte fragen Sie. Sagen Sie ihm, entweder ich suche ihn auf seiner Insel heim, oder aber er redet hier. Worüber? Worüber? Ich will wissen, wie er sich zu Gefgens Drohung stellt. Bei der Gelegenheit, gibt's in der Sache was Neues? Nicht bei uns. Fragen Sie in Niedersachsen nach. Die sind hinter ihm her. Echt, Sie? Nein. Er ist aber schon mal hier in Hamburg Kopf genommen worden. Aber die Bank hatte nun mal in Hannover überfallen und in Niedersachsen hat er dann noch eingesessen. Also unser Fall ist das nicht. Und wenn er hier wieder auftaucht? Ist doch sein altes Revier, oder? Ah, der wird sich bremsen. Fragen Sie nun, Freund Berger? Also Vorsicht, der geht an die Decke, wenn er hört, wie Sie ihn nennen. Erreichen wir Sie in der Redaktion? Ja. Ja, ich rufe zurück, also in diesem Sinne. Freund Berger. Ich höre gerade Nachrichten. Als sie entdeckt wurden, das Feuer eröffnet. Die Beamten erwiderten das Feuer. Dabei wurde einer der Eindringlinge getötet. Es folgen Regionalmeldungen. Kramer hat wieder mal Sehnsucht nach Ihnen, also der vom Morgenblatt. Ja, später. Hannover. Noch immer auf freiem Fuß ist Andreas Gefgen, dem vorgestern der Ausbruch aus der Strafanstalt von Celle gelang. Setzen Sie sich. Der 27-jährige Gefgen, gebürtiger Hamburger, von Beruf Seemann, verbüßte dort eine lebenslange Haftstrafe wegen bewaffneten Bankraubes und Mordes. Wie inzwischen bekannt gegeben worden ist, erzwang er sich den Ausbruch mit einer in die Strafanstalt eingeschmuggelten Waffe, die er während des sonntäglichen Gottesdienstes, an dem er teilnahm, überraschend auf den Anstaltsgeistlichen. Indem er diesen als Geisel benutzte, gelang es ihm, das schwer bewachte Gebäude zu verlassen. Auf der Straße erwartete ihn ein Fluchtwagen, der von einem Komplizen gesteuert wurde. Kiel. Mit einer Beleidigungsklage... Also, was will der Kramer? Naja, mit Ihnen über Andreas Gefgen plaudern. Ja, warum denn mit mir? Ich weiß auch nicht mehr, was wir eben gehört haben. Kramer sagt, Gefgen war gesprächiger. Wieso Gefgen? Naja, er hat mit dem Morgenblatt telefoniert. Er scheint es auf Sie abgesehen zu haben. Aha. Warum? Weil ich ihn Hopp genommen habe? Entschuldigen Sie. Hauptkommissar Berger, verbinden Sie mich bitte mal mit meiner Frau. Ja, ganz recht, ein privates Gespräch auf meine Kosten. Aber nein, doch die Urlaubsadresse. Herrgott, die klebt doch dick und fett vor Ihnen an der Wand. Insel Kongskrog, Dänemark. Haben Sie? Ja. Ja, ich bleibe die nächste halbe Stunde in meinem Büro. Ziemlich umständlich, die junge Dame. Ja, ein Chef mit einer eigenen Ferieninsel ist ja wohl kaum die Regel. Hä? Eigene Insel? Och, soll ich mich totlachen? Die gehört meinem Schwager. Eigene Insel. Hier, für Ihre Neugier. Was denn? Das Foto hat mein Schwager aus der Luft gemacht. 2 Hektar Land, das Haus, der Bootsschuppen, ein paar Felsen, das ist alles. Also für mich wäre es nichts. Wenn ich so viel Wasser sehe, dann kriege ich immer Durst. Wieso? Ja, ich meine, man muss doch auch mal unter Leute, nicht? Das können Sie doch. Hier, sehen Sie? Da ganz rechts, der Punkt, das ist das Hotel Bellevue. Mit dem Boot sind wir in 40 Minuten drüben. Das heißt, wenn das Wetter einigermaßen ist. Bei schlechtem Wetter, da kommen Sie nicht mal mit dem Dampfer rüber. Nein, für mich ist das genau das, was ich einmal im Jahr brauche. Keine überflüssigen Besucher, kein dummes Geschwätz, keine neugierigen Nachbarn. Ja, und was fast noch wichtiger ist, keine Kollegen. Mhm. Keine Kollegen. Dankeschön. Kollege. Ja, was ist denn? Bekomme ich nur mein Morgenblatt? Also darf ich Kramer zusagen? Ja, erst will ich die Zeitung mal lesen. Ne? Hauptkommissar Berger. Na, Sie brauchen deswegen nicht gleich wegzurennen. Ja, ich hol die Lektüre. Manfred, ja? Was ist denn los? Entschuldige, Liebste. Die Nacht gewartet. Ja, ich weiß. Ich habe ja versucht anzurufen, aber erst war da kein Durchkommen, dann habe ich es immer wieder probiert und ganz ehrlich gesagt, ich bin beim Telefon eher eingeschlafen. Ja, aber was ist denn los? Ich habe eben Radio gehört. Ach, das. Mir ist da eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Dieser Gefgen? Naja, der Ausbruch hat natürlich Wirbel gemacht hier, aber Ludwigs wird alles weiter in die Hand nehmen. Also weswegen ich eigentlich anrufe. Ich mache mich jetzt auf die Socken, ja? Entweder nehme ich auf Fehmarn die Fähre oder könnte mich Olaf dort nicht abholen. Für seinen Flitzer ist das doch ein Katzensprung. Na, Olaf ist nach Laland rüber. Aha. Mhm. Ja, wann kommt er zurück? Nicht vor heute Abend. Er hat die ganze Meute mitgenommen, einschließlich unserer Kinder. Und warum bist du nicht mit? Na, warum wohl? Ja, vielleicht, wenn du eine Stunde früher angerufen hättest. Ja, aber Liebchen, das ist doch nun wirklich kein Grund. Oh, ich bin ganz froh, hier ein paar Stunden für mich allein zu sein. Fühl mich ganz wohl hier so allein. Ehrlich. Ja? Mhm. Na, wie ist denn so das Wetter? Hier regnet's. Ah, du bist gestern herrlicher Sonnenschein. Aber seit ein paar Stunden liegt da was in der Luft. Olaf hat auch erst geschwankt, ob er fahren soll oder nicht, aber dann ist er doch los. Du, der wird so lange den wild gewordenen Matrosen spielen, bis er mit seinem Kahn absäuft. Also, Liebling, komm, machen wir es nicht zu teuer. Nee. Zum Abendessen bin ich bei dir, ja, so oder so. Mhm. Ich warte auf dich. Ich habe Sehnsucht, hörst du? Ja. Diesmal komme ich bestimmt. Bis dann, mein Liebling. Bis dann. Ja. Mit speziellen Grüßen von Morgenblatt-Kramer. Der ganze Mitschnitt des Gäften-Gesprächs. Ah ja? Schon abgehört? Na, nee, ne? Wann denn? Darf ich hier gleich in Ihrem Büro? Ja, natürlich. Ab heute ist das Ihr Büro. Ah, 4 Wochen. Oh, wenn Sie mir mein Gehalt auf die Insel überweisen, dann bleibe ich gerne länger da. Also, dann lassen Sie mal hören. Ja, ja, ich bin es selbst, aber wer sind Sie? Sagt Ihnen der Name Gäfgen etwas? Andreas Gäfgen? Da halten Sie die Luft an, was? Ja, das ist ich will, dass Sie da was bringen in Ihrer Zeit, aber ja? Auf der ersten Seite... Augenblick mal, Augenblick. Ganz woher soll ich wissen, dass Sie wirklich der Gäfgen sind? Wenn ich Ihnen das sage? Nur mal der Reihe nach. Wo stecken Sie zurzeit? Sind Sie in Hamburg? In dem Fall... Ich bin gut untergebracht, das ist alles, was Sie angeht. Ist der clever. Also wollen Sie mich nur anhören? Aber natürlich höre ich Sie an. Ich meine nur, wäre es nicht besser, wir würden uns wo gemütlich zusammensetzen? Sie, ich, ein Fotograf, das gibt doch gleich viel mehr her. Der Typ, der mir die Tür aufmacht, ist ein Bulle. Was meinen Sie wohl, weshalb ich raus bin? Eine Frage, Herr Gäfgen, in diesem Zusammenhang. Sie betrifft diesen Anstaltsgeistlichen. Sie haben, als Sie ausbrachen, gedroht, ihn zu erschießen. Hätten Sie das wirklich getan? Abgedrückt. Glauben Sie, ich war auf eine Schau aus? Hören Sie, ich will ja keine Pressekonferenz abhalten. Ich will, dass da was von mir in die Zeitung kommt. Spucken Sie es aus, es ist schon so gut wie gedruckt. Ich bin keiner von denen, die sich rumschubsen lassen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Können Sie das nicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Ich meine, dass da ein paar Typen rumlaufen, die zu viel sind. Ich habe mir da eine Liste gemacht. Wissen Sie, wer ganz oben aufsteht? Nee. Dieser Berger. Ich will, dass er das erfährt, den nehme ich mir vor. Wieso Berger? Er hat Sie damals doch nur Hopp genommen. Hopp genommen? Hat seine dreckigen Finger auf mich gelegt, das habe ich nicht so gern. Sie, da bin ich nachtragend. Schreiben Sie das auf. Schreiben Sie das auf, Wort für Wort. Genau wie ich das sage. Berger macht den Anfang. Ich weiß ja schon, wie ich ihn krieg. Das Schwein mache ich fern. Naja. Ist das alles? Ja. Nochmal? Nein. Wozu? Was halten Sie davon? Gott, ja. Gäfgen hat Dampf abgelassen. Ich glaube, er hat von einer Telefonzelle ausgesprochen. Ja, bis ihm das Kleingeld ausging, schon möglich. Vielleicht kann der Erkennungsdienst was mit dem Band anfangen. Dieser Zeitungsmensch da, dieser... Kramer. Der Kramer will also, dass ich dazu Stellung nehme. Er ist auf ein Interview aus. Nee. Tut mir leid. Ich fahre jetzt. Meine Frau wartet. Soll ich Kramer wenigstens was ausrichten? Ja, richten Sie ihm aus. Hunde, die bellen, beißen nicht. Das sollte er als alter Zeitungshase wirklich wissen. Soll das heißen, Sie nehmen Gäfgens Drohung nicht ernst? Sagen wir, ich nehme sie nicht so ernst, dass ich deswegen nun schlaflose Nächte haben werde, ja? Und jetzt... Lieber Herr Ludwigs, dürfen Sie sich auf meinen Stuhl setzen und mir einen angenehmen Urlaub wünschen. Aha. Alles Weitere ist jetzt Ihr Bier, um nicht zu sagen, Ihr Ärger. Ja? Du, ich bin's, Helga. Ah, oh Manfred, du hast ja keine Ahnung, was hier los ist. So ein Sturm. Wo bist du? Das ist es ja, auf Fehmarn. Du, wenn du glaubst, dass es hier weniger weht, dann irrst du. Das ist hier ganz schön was los. Das sind ausgewachsene Windstärken. Und das bedeutet leider, ich stecke fest. Oh. Ja, die Fähre ist draußen vor Anker gegangen. Das sieht aus, als ob ich hier übernachten muss. Ja, mein Herz. Wie geht's denn so? Sind die anderen schon zurück? Nö, bis jetzt noch nicht. Naja, die werden es hoffentlich hübsch bleiben lassen. Wahrscheinlich haben sie irgendwo verkrochen, im Hafenschutz oder so. Oder die hocken oben in Bellevue. Wo wollten die überhaupt hin? Nur so einfach rüber. Naja, die werden sich schon melden. Kennst du deinen Bruder? Du, Augenblick mal, ich muss mal eben nachdenken. Mhm. So, jetzt können wir uns wieder unterhalten. Ach, erzähl was, ja? Na, was? Naja, Inselklatsch. Ach du, weißt du, was ich vorhin gefunden habe? Am Südstrand. Ein Schlauchboot. Ein Schlauchboot? Ja, es liegt da an Land gezogen, mit Motor. Komisch, nicht? Angetrieben? Na eben nicht, ich sag, es ist an Land gezogen, ganzes Ende hoch. Vielleicht hat jemand Schutz gesucht. Niemand da? Ich habe keinen gesehen. Bist du denn die Insel abgegangen? Ja, aber wenn hier jemand Schutz gesucht hätte, wäre er doch zum Haus gekommen. Aber hier war auch keiner. Und im Bootshaus? Hast du danach gesehen? Oh, ich habe mich nicht getraut. Soll ich? Nein. Manfred, was ist? Was soll sein, Bill? Ah, du bist plötzlich so still. Ja, ich habe nachgedacht. Du bist doch ganz allein auf Kongsvåg. Ja. Bist du oben? Ich bin unten in der Halle, Manfred. Was soll denn das? Du Liebling, hör mal gut zu. Mhm. Oh, verdammt. Nein, bleib dran. Ich muss nachwerfen. Ja, ist gut. Helga, bist du noch da? Ja. Du, wieso soll ich gut zuhören? Pass auf, es ist sicher nichts. Ich meine die Sache mit dem Schlauchboot. Mhm. Trotzdem, sind alle Fenster geschlossen? Die Fenster, ja, die sind zu. Die Türen? Sind auch zu. Verschlossen und verriegelt? Na, das nicht. Na, dann tu das bitte, ja? Schließ ab und leg den Riegel vor. Aber warum? Tu das bitte. Ja, ich tu's ja schon. Manfred? Na, hast du? Ist jetzt alles zu? Ja, du, was willst du mir denn jetzt sagen? Du später, mein Kleingeld ist gleich zu Ende. Warte. Hm? Hör zu, hörst du? Ja, ich höre doch. Also nachher machst du bitte noch alle Fensterläden zu. Ja. Alle Fensterläden. Mhm. Und im Augenblick möchte ich, dass du einmal nach oben gehst. Nach oben? Ja, nach oben. Vom Schlafzimmer aus, da kann man doch die beiden Felsen sehen. Ja. Ich möchte gerne wissen, ob das Schlauchboot noch da ist. Jetzt? Ja, jetzt sofort. Na ja, also dann gehe ich hoch. Moment, Helga, Augenblick. Ja? In der Diele, da hängt doch immer das Nachtglas von Olaf. Doch, ja, ich glaube. Dann nimm es mit. Mhm. Also geh nach oben und sieh dich um. Sieh dir auch das Bootshaus an, aber ganz genau. Achte auf alles, was dir irgendwie ungewöhnlich erscheint. Und dann komm zurück, ja? Geh jetzt. Ja. Du, Manfred? Ja? Du meinst doch Olafs Fernglas, das alte, ja, nicht? Ja, das alte. Hast du das? Ja. Dann geh jetzt bitte nach oben. Mhm, ja. Du, Manfred? Moment. Manfred? Moment. Ja, was ist? Du, das Boot, nicht? Das ist noch da und... Red schon. Red. Ja, jemand ist im Bootshaus. Bist du ganz sicher? Ja, jemand ist im Bootshaus. Ich habe einen Schatten gesehen, du, hinterm Fenster. Der hat sich bewegt. Denk an die Fensterläden. Hast du die Notrufnummer im Kopf? Ja, die muss hier irgendwo... Warte mal. Am Telefon? Ja, hier ist sie. Ich hab sie. Gut, ruf an. Ruf bitte sofort an. Ja? Man soll ein paar Beamte zu dir rüberschicken. Mhm. Sag, wer du bist. Und sag bitte auch, es bestünde Grund zur Annahme, dass ein gewisser... Manfred? Manfred, warum sprichst du nicht weiter? Manfred! Taxi! Na, können Sie mir wechseln? Wie viel? Ein Hunderter. Ein 250er, wenn Ihnen das genügt. Nein, ich brauche Kleingeld, Münzen. Tut mir leid, die brauche ich selbst. Warten Sie mal. Was denn noch? Hören Sie, ich muss rüber nach Laland, jetzt gleich. Werden Sie nicht viel Glück haben. Sehen Sie mal da, alles Wagen, die rüber wollen. Vor morgen ist da nichts drin, wenn Sie mich fragen. Ja, aber es muss doch hier irgendwo ein Schiff oder ein Boot zu chartern geben. Oder einen von diesen Kuttern. Sicher gibt's das. Bei wem? Wenn Sie wollen, sogar bei mir. Ach, Sie haben ein Boot? Hab ich. Können Sie mich nach Kongsvåg bringen? Das ist vor der Küste, die kleine Insel. Das sind von hier 20 Kilometer. 25. Also 25, gut. Also, was ist? Bringen Sie mich hin? Hinbringen? Wissen Sie, wie stark das weht? In Böen 11, ja, ich weiß. Aus Nordost, wollen Sie sich umbringen? Aber ich muss nach Kongsgrove. Morgen oder übermorgen, heute fahre ich ganz bestimmt nicht. Gibt es hier sonst irgendjemand, an den ich mich wenden könnte? Um rüber zu fahren? Mann, Sie sehen doch, dass sogar die Fähre festliegt. Und da erwarten Sie, dass sich jemand mit dem Boot rüber schafft? Hören Sie, ich bin mein eigener Unternehmer. Dafür, dass ich mich mit Ihnen unterhalte, zahlt mir keiner auch nur eine müde Mark. Doch, ich zahle. Fahren Sie mich zur Polizei. Hören Sie, das sind zu Fuß 2 Minuten. Bringen Sie mich hin, aber schnell. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Das Menschenwille ist ein Himmelreich. Wissen Sie, wie hier der Polizeichef heißt? Hauptwachtmeister Kirst. Das heißt, wenn er gerade Dienst hat. Oh mein Gott. Ist da jemand? Hören Sie auf! Gehen Sie weg! Sie sollen da weggehen! Ja? Ja? Gott sei Dank, Helga, wir wurden unterbrochen. Du, ich glaube, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, dir zu sagen, du, es ist jemand an der Tür. Was ist? Du, ich kann dich schlecht verstehen. Es ist jemand an der Tür. Bist ja, da sicher? Ist jemand an der Tür. Hast du die Polizei angerufen? Da kann keiner kommen. Nicht bei dem Wetter. Ich bin ganz allein. Oh Manfred, was soll ich bloß tun? Was soll ich tun? Helga, ich habe solche Angst. Was soll ich bloß tun? Bitte, Helga, reiß dich zusammen, ja? Helga. Helga, hörst du mir überhaupt zu? Mein Gott, Helga, so sag doch was. Helga! Ja, ich höre. Ruhig, mein Kind. Pass auf, meine Kollegen hier auf Fehmarn versuchen gerade einen Hubschrauber aufzutreiben. So lange musst du aushalten. Ja. Du musst! Verstehst du mich? Du musst! Ja, ich verstehe. Gut, vor allen Dingen... Ja, ich verstehe. Vor allen Dingen darfst du jetzt den Kopf nicht verlieren. Ja. Pass auf, du wirst jetzt Folgendes tun. Da ist er wieder da. Helga! Er ist an der Tür, er will rein. Hör doch! Hast du gehört? Manfred, ob du gehört hast? Was ist der Manfred? Manfred! Oh Gott, Manfred! Helga! Helga, kannst du mich hören? Helga! Ja, ziemlich übel, Nordost. Ja, selbstverständlich, wir bereiten alles vor. Na, Herr Berger? Also, was liegt an? Schicken die einen Hubschrauber? Ja, sie versuchen es. Sie versuchen? Wie steht's denn? Jemand versucht, ins Haus einzudringen. Ich fürchte, das ist Gefgen. Mein Gott. Ja, Ihr Hauptwachtmeister Kirst Fehmarn. Ja, die Einwilligung der Dänen liegt vor. Ja, ist gut, ich warte. Scheiß Bürokratie. Ist er schon unterwegs? Ja, er ist gestartet. Ach, der soll sich beeilen. Ich ruf nochmal meine Frau an. Aber ich kriege keine Verbindung. Dann nehmen Sie den anderen Apparat. Danke. Wie? Ja, natürlich habe ich es versucht. Aber die würden 2 Stunden brauchen von Kopenhagen. Mit dem Boot ist nicht rüberzukommen. Wie? Auch nicht. Herr Berger? Ja? Keine Verbindung. Wahrscheinlich hat sie nicht aufgelegt. Auf der Mole landen? Ja, ist gut, ich lasse ein paar Wagen anfahren mit ihrem Scheinwerfer. Hat er mehr Licht? Ja, natürlich ist das ein Risiko. Wie viel? Ja, ich würde sagen, Hauptkommissar Berger und ich. Zwei Personen. Na, kommen Sie durch, Herr Berger? Nein. Bitte? Augenblick, ich frage nach. Herr Berger. Ja? Wo man auf der Insel landen kann. An der Südseite ist es vollkommen eben. Hauptkommissar Berger sagt, die Südseite ist vollkommen eben. Da ist schon mal einer gelandet. Hat schon mal einer gelandet, sagt Hauptkommissar Berger. Okay, wir sind bereit. Ja, Ende. Manfred, Manfred, ja, du? Ja, Gott sei Dank. Helga, ist alles in Ordnung? Ja, es ist plötzlich so ruhig. Meinst du, er ist weg? Hör mal, Helga. Ja? Das nächste Mal, falls das Gespräch wieder zusammenbricht, dann legst du sofort auf. Hörst du sofort? Hast du das begriffen? Ja, ich soll sofort auflegen. Ja, aber nur, wenn das Gespräch zusammenbricht. Ja? Ist eigentlich die Außenbeleuchtung eingeschaltet? Nein, ist sie nicht. Dann tu das. Jetzt? Ja. Ja, aber du bleibst dran, nicht? Bleibe dran, selbstverständlich. Also geh. Sagen Sie ihr, wenn alles klappt, sind wir in einer Viertelstunde bei ihr. Der Hubschrauber muss jeden Moment hier sein. Danke, Herr Kirst, danke. Manfred? Ja, hast du? Ja. Gut, hast du was sehen können? Nein. Du, ich kann nicht mehr lange sprechen, der Hubschrauber wird gleich landen. Ja. In spätestens 15 Minuten sind wir bei dir, also sei ganz ruhig, mein Liebling, sei ganz ruhig. Wir müssen los, Herr Berger. Ja, ja, du Helga, ich muss jetzt Schluss machen. Da! Was? Er ist wieder da! Er ist wieder da, Manfred! Was macht der, Helga, was macht der? Er versucht, die Tür einzuschlagen, die Hintertür. Ja, sofort, eine Sekunde. Manfred, hör doch! Ja, Manfred, ich höre dich doch. Helga, hör zu, du musst jetzt unbedingt Zeit gewinnen, verstehst du? Du musst Zeit gewinnen. Ja, ja. Wo bist du jetzt? In der Halle. Dann pass auf, du tust genau, was ich dir sage. Ja. Genau das. Ja. Höre, du gehst zur Hallentür, du machst sie zu und schließt sie ab. Den Schlüssel lässt du stecken. Ja. Und dann kommst du zum Apparat zurück, verstanden? Ja, ich hab verstanden. Also los. Sind die schon gelandet, Herr Kirst? Wenn ich da recht sehe, hat ihn der Wind glatt von der Mole gefegt. Ach du Scheiße. Er versucht's nochmal. Kollege Hoffmann steht schon mit ihm in Verbindung, vom Wagen aus. Gut. Manfred? Ja, ich bin da. Hast du das getan? Ja, die Tür ist zu. Gut. Warte. Ja. Neben der Tür, da steht doch die große Anrichte. Die schiebst du jetzt davor. Traust du dir das zu? Ja, ich weiß nicht. Die ist so groß und so schwer. Ich weiß, die schiebst du jetzt davor. Es muss sein. Er ist im Haus, Manfred! Was? Manfred, er ist im Haus, er ist drin! Die Anrichte, Helga, du sollst die Anrichte vor die Tür schieben! Ja. Los! Was ist denn, Herr Kirst? Ja, Sie warten auf ein Windloch. Um er soll runterkommen. Ja, er tut auch, was er kann. Ach Gott, der Gefgen ist doch schon im Haus. Ja, ich schau mal nach. Hörst du, bist du noch da? Ja, ich bin da. Hast du es getan? Gut. Ja. Gut, mein Mädchen. Nein. Was ist? Nein. Helga, was ist? Helga! Was ist denn? Er hat was. Ein Hammer, eine Axt. Warum? Was habe ich ihm getan? Bitte, mein Liebling. Mann. Liebling, hör zu. Bitte, Helga. Helga, dreh jetzt bitte nicht durch. Bitte, hör mir zu. Ja, aber was denn noch? Über dem Kamin, da hängt doch immer das Gewehr. Ja, dann hol es dir. Du holst dir jetzt sofort das Gewehr, Helga. Ja. Die Munition dazu, die findest du im Schreibtisch. Im linken oberen Fach. Hörst du, im linken oberen Fach. Das ist eine braune Schachtel. Auf der Schachtel ist eine Zahl. Die Zahl 7,65. Hörst du? 7,65. Hol dir jetzt das Gewehr und die Munition. Ja. Herr Berger. Ja. Der Pilot ist im Bilde. Er versucht's gleich nochmal. Gut, ich bleib hier dran, bis er unten ist. Ja, ich sag Bescheid. Helga! Helga, Herrgott! Helga, beeil dich! Mädchen, beeil dich. Helga, wo bleibst du denn? Helga! Manfred. Hast du das Gewehr? Ja. Die Munition? Ja. Dann pass auf. Du musst das Gewehr jetzt laden. Ja. Dazu nimmst du es in die linke Hand. In die linke Hand. Ja. Hast du? Ja. Weiter. Auf der rechten Seite vom Gewehr befindet sich ein gekrümmter Hebel. Ein gekrümmter Hebel auf der rechten Seite. Siehst du ihn? Ja. Gut, den klappst du jetzt hoch. Hast du? Ich habe gefragt, hast du? Das geht nicht. Aber natürlich geht das. Versuch es nochmal. Nein, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Dieser Hebel, der rührt sich gar nicht, wie du sagst. Überhaupt nicht. Ich verstehe. Helga, in diesem Fall oben auf dem Gewehr. Ja. In Höhe des Abzugs. Da oben, verstehst du, ist ein kleiner Kipphebel. Ja. Das ist die Sicherung. Mein Gott, weißt du, wovon ich rede? Ein kleiner Kipphebel oben auf dem Gewehr in Höhe des Abzugs. Siehst du den? Ja. Wohin zeigt dieser Hebel? Wohin? Wohin zeigt er, dieser kleine Kipphebel? Zeigt er nach links oder zeigt er nach rechts? Er zeigt nach rechts. Dann legst du ihn jetzt nach links über. Hörst du, nach links? Manfred! Du sollst tun, was ich dir sage. Er ist drin. Er ist das schon alles kaputt. Er Helga. Ist gleich drin, Manfred. Oh, Helga, du sollst tun, was ich dir sage. Antworte. Hast du den Kipphebel nach links übergelegt? Antworte! Den Kipphebel, ja. Also jetzt einmal von vorne. Ganz ruhig. Auf der rechten Seite vom Gewehr befindet sich ein gekrümmter Hebel. Den klappst du jetzt hoch. Hoch, hast du? Ja. Dann ziehst du ihn zurück. Du ziehst ihn zurück, soweit es geht. Zieh ihn zurück! Ja. Gut, jetzt das Schloss auf. Jetzt nimmst du aus der braunen Schachtel eine Patrone. Mit der rechten Hand nimmst du eine Patrone. Ja. Ja? Ja? Gut, eine Patrone, die legst du jetzt in die Kammer mit etwas Druck. Aber die Spitze nach vorne, hörst du die Spitze nach vorn? Hast du es getan? Mein Gott. Hast du das getan? Helga, antworte, hast du das getan? Hast du die Patrone eingelegt? Ja. Gut, dann schiebst du jetzt den Hebel wieder nach vorn, den Hebel wieder nach vorn. Du spürst dabei einen federnden Widerstand, das ist, wenn die Patrone in den Lauf gleitet, ja? Ja. Gut. Und jetzt drückst du diesen gekrümmten Hebel wieder nach unten, zurück in seine ursprüngliche Position, verstehst du? Du drückst ihn zurück in seine ursprüngliche Position. Hast du das? Ja. Damit hast du jetzt ein geladenes Gewehr in der Hand. Manfred, er ist da! Auf ihn an, Helga. Schieß! So, schieß doch! Schieß! Oh Gott, ich kann nicht mehr. Helga! Helga, so antworte doch! Helga! Ja. Oh Gott sei Dank. Ich habe einen Schuss gehört. Warst du das? Ja. Hast du ihn getroffen? Ich weiß nicht. Auf einmal stand er da. Habe ich wohl auf ihn geschossen. Jetzt ist er weg. Ruhig, meine Liebe. Du musst das Gewehr jetzt wieder laden. Du musst das Gewehr jetzt wieder laden. Du weißt jetzt, wie es geht. Ich kann nicht. Du musst das Gewehr jetzt wieder laden. Du musst, Helga. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Helga. Er ist doch weg. Helga, ich bitte dich. Helga, du musst das Gewehr jetzt wieder laden. Bitte, tu es mir zuliebe, Helga. Es ist soweit, Herr Berger. Er setzt jetzt auf. Ja, ich komme. Helga. Helga, so antworte doch, Helga. Wie steht's denn? Sie ist völlig zusammengebrochen. Helga! Ja. Hör zu, der Hubschrauber ist jetzt da. Ich muss Schluss machen. Hast du das verstanden? Ja. Ich muss das Gespräch beenden. Du wirst jetzt den Hörer auflegen, das Gewehr nehmen, die Munition und nach oben gehen. Nach oben. Ja. Gut, am besten du gehst in Olafs Arbeitszimmer. Das hat eine feste, solide Tür. Dort schließt du dich ein. In Olafs Arbeitszimmer. Hast du das mitbekommen? Ja. Gut, wenn du dich eingeschlossen hast, dann rückst du auch noch den Bücherschrank vor die Tür, ja? Und noch den Schreibtisch. Zuerst den Bücherschrank und dann den Schreibtisch. Wiederhol das aber schnell. Zuerst den Bücherschrank, dann den Schreibtisch. Sehr gut, mein Liebling, sehr gut. Und dann, sobald du das getan hast, dann lädst du das Gewehr. Hörst du? Du lädst das Gewehr, wie du es schon einmal getan hast. Du lädst es und richtest es auf die Tür. Und so wartest du, bis ich komme. Es kann dir überhaupt nichts geschehen. Nichts, ist das klar? Ja. Ganz klar, Liebling, völlig klar? Ja. Gut, dann leg jetzt den Hörer auf und geh nach oben. Auflegen, ja. In 10, 15 Minuten bin ich da. Und du gehst jetzt nach oben. Aber zuvor legst du den Hörer auf. Willst du das für mich tun, Liebling? Den Hörer auflegen und dann nach oben gehen? Ja. Gut, dann leg jetzt auf, ja? Leg auf. Du sollst auflegen! Gott sei Dank, ein braves Mädchen. Können wir? Er setzt auf dem Parkplatz auf, da ist es nicht ganz so windig. Gut. Haben Sie eine Waffe? Habe ich. Also dann los. Da also sind Sie. Hätte ich mir denken können. Ich weiß, dass Sie da sind. Ich kann das Licht sehen, du Schlüsselloch. Na schön, Sie haben Zeit gewonnen. Was macht das? Ich hab's nicht eilig. Haben Sie gehört? Ich hab's nicht eilig. Ich komm schon auf meine Kosten. Glauben Sie noch immer, da kommt wer und rettet Sie? Ihr Mann vielleicht? Der Hauptkommissar Berger? Mit dem haben Sie doch gesprochen. Er kommt nicht. Kein Aas von. Kein Boot, kein Hubschrauber. Ich hab das Wetter auf meiner Seite. Ich hab Zeit. Hey, Sie, ich hab gesagt, ich hab Zeit. Ich krieg Sie. Wie finden Sie das? Ich verstehe. Sie reden nicht mit jedem. Frau Hauptkommissar Berger, eine feine Dame. Mit Telefonieren ist wohl auch nichts mehr. Dem Herrn Gemahl sind die Groschen ausgegangen. Also, wenn Sie jetzt aufmachen, vielleicht überlege ich es mir noch anders. Ich habe eine Pulle dabei. Wir könnten zusammen einen trinken. Ich komm sowieso rein. Ich komm rein. Ich muss mich nur ein bisschen erholen. Ja, ganz schön einen verpasst sie. Und am Arm, quer über die Rippen. Ich dachte, mich dritten Pferd. Er hat Ihnen das Schießen beigebracht. Ihr Mann? Ich blute noch den ganzen Teppich voll, wenn Sie mich nicht reinlassen. Wie Sie wollen, mein Teppich ist das nicht. Na denn, Prost! Wenn Sie nicht wollen, dass ich Sie höre, müssen Sie schon die Luft anhalten. Sagen Sie bloß, Sie haben Angst. Und wissen Sie, wer jetzt noch mehr Angst hat? Ihr Mann. Rufen Sie ihn doch an. Ich meine, er soll auch was davon haben, wenn ich jetzt reinkomme. Los, los, Mäuschen, gehen Sie ran. Plaudern Sie mit Ihrem Herzstück. Sagen Sie ihm, wie die Aktien stehen. Ja? Herrgott, warum nimmst du nicht ab? Er steht vor der Tür. Er weiß, dass ich hier bin, Manfred. Manfred, warum kommt denn keiner? Warum kommt niemand, um mir zu helfen? Manfred. Ich denke, der Hubschrauber ist hin. Es passierte bei der Landung zu viel Wind. Aber ein anderer ist unterwegs. Es kann sich nur Minuten handeln. Aber er steht da. Er steht vor der Tür und macht sich über... Er ist da. Ich bin hier. Lust. Ja, ja. Gut, er ist da. Ich hab's verstanden. Kann er hören, dass du mit mir sprichst? Er hört jedes Wort. Er hört sogar meinen Atem. Gut, dann antworte von jetzt an nur noch mit Ja oder Nein. Nur mit Ja oder Nein, sonst nichts. Hast du verstanden? Ja. Bist du jetzt in Olafs Zimmer? Ja. Hast du die Möbel vor die Tür gerückt? Hast du? Nein. Herrgott, das solltest du doch tun! Ja, ich bin aber nicht mehr dazu gekommen. Er war schon unten, als ich die Treppe raufrannte. Oh, ja. Ja, ich verstehe. Er gehört zu. Wir müssen miteinander reden können, ohne dass er mithören kann. Ja. Manfred! Ja? Manfred! Ich überlege. Was? Hör mal, steht Olafs Transistor noch auf dem Regal da? Da oben? Ja. Ja oder nein? Ja. Gut, gut. Dann hol ihn, schalt ihn ein und stell ihn vor die Tür. Ja. Ja? Ja. Dreh ganz auf. Beeil dich. Ja. Mäuschen, was soll das? Mäuschen! Stellen Sie den Quatsch ab. Abstellen. Sie sollen den Quatsch abstellen. Hörst du? Ja, ja. Und jetzt der Reihe nach. Ja. Ist die Tür verschlossen? Ja. Und er steht davor. Er sagt, er muss sich erholen. Er sagt, ich habe ihn verwundet. Hey, Sie Mäuschen! Sagen Sie am Herzstück, dass ich jetzt reinkomme. Nein! Helga, was ist? Er sagt, er kommt jetzt rein, Manfred. Manfred, bitte, Manfred, hilf mir doch. Liebling, reiß dich zusammen. Antworte. Hast du das Gewehr wieder geladen? Ja? Das Gewehr? Ja, das Gewehr. Das hast du doch mit hochgenommen. Das Gewehr? Helga! Ich hatte nur noch die Zeit, die Patronen und... Ja, gut. Schon gut. Ich verstehe. Mäuschen, sag deinem Herzblatt, gleich wird's hier ernst. Der liebe Onkel geht nur noch mal nach unten und holt die Axt. Sag das! Helga, ist er das? Ja. Was hat er gesagt? Er sagt, er geht jetzt runter und holt die Axt. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich hab schreckliche Angst. Ja, ich weiß, du musst etwas tun, Helga. Hör zu. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Natürlich kannst du. Natürlich ist es deine letzte Chance. Du musst jetzt handeln, bevor er zurück ist. Aber was? Sag mir doch wenigstens, was ich tun soll. Bitte. Ja. Bitte. Liebling, du hast also das Gewehr nicht mehr, aber du hast doch die Patrone. Du hast sie doch. Die Patrone? Ja. Ja, aber ich hab doch kein Gewehr. Es ist doch unten geblieben. Ich weiß, du sollst jetzt nicht reden, sondern zuhören. Ja. Du nimmst jetzt eine von diesen Patronen aus der Schachtel. Du nimmst jetzt eine von den Patronen. Ja. Tu das. Hast du? Hast du sie genommen? Ja, Manfred. Ausgezeichnet. Jetzt nimmst du die Patrone in die rechte Hand. Hörst du in die rechte? Hast du? Ja, ja. Und mit der linken Hand, da nimmst du das Telefon. Die Schnur ist lang genug. Ja. Den Hörer, den klemmst du dir zwischen Ohr und Schulter. Bist du soweit? Ja. Gut. Dann jetzt gehst du jetzt mit dem Telefon und mit der Patrone zur Tür. Ja. Jetzt gehst du zur Tür. Geh. Ja. Bist du? Ich stehe jetzt vor der Tür. Gut, gut, mein Liebling. Jetzt steck der Schlüssel im Schloss. Ja. Zieh ihn ab. Zieh den Schlüssel ab und lass ihn fallen. Ja. Hast du? Ja. Gut. Und jetzt nimmst du die Patrone und steckst sie, hör zu, mit der Spitze nach vorne, mit der Spitze voraus in das Schlüsselloch. Ja. Tu das. Ja. Hast du die Patrone ins Schlüsselloch gesteckt? Ja. Gut. Er kommt zurück, Manfred. Er kommt die Treppe auf. Oh mein Gott. Liebling, genau das soll er tun. Bitte, hör mir doch zu. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen, Liebling. Ja. Ich bitte dich jetzt, gib nicht auf. Es ist ja gleich vorbei. Es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten. Du schaffst es bestimmt. Ja, was soll ich tun? Nur damit du Bescheid weißt, Mäuschen. Der liebe Onkel macht sich jetzt die Tür auf. Es wird ein bisschen laut. Er sagt, er bricht jetzt die Tür auf. Kümmer dich nicht um ihn. Genau das, was ich dir sage, sollst du jetzt tun. Wirst du es tun? Ja, ja. Pass auf. Links. Links neben der Tür. Links, da hängt ein gerahmtes Bild mit einem Schiff drauf. Ja. Das Bild nimmst du ab. Ja, ist gut. Hast du? Ja. Dann sag es doch, Herrgott, beeil dich, halt mich auf dem Laufenden. Weiter. Der Nagel, an dem das Bild hing, der müsste eigentlich lose in der Wand stecken. Ja. Der Nagel, versuch ihn herauszuziehen. Ja. Zieh den Nagel aus der Wand. Ja. Ich hab ihn herausgezogen. Gut, mein Liebling, gut. Behalt ihn in der Hand, das ist wichtig, in der linken. Mit der du auch das Telefon hältst. Ja. Verlier ihn nicht, hörst du? Du darfst den Nagel auf gar keinen Fall verlieren. Oh. Häuschen, jetzt spuck ich mir gerade noch mal in die Hände und dann bekommst du Besuch. Er sagt, er fängt gleich an. Hör nicht hin, hör einfach nicht hin. Je mehr er redet, desto besser. Hast du den Nagel noch? Den Nagel? Ja, hab ich. Gut, dann jetzt stell das Telefon ab, stell das Telefon auf den Boden. Denn gleich brauchst du beide Hände. Also stell das Telefon auf den Boden. Ja, es steht. Gut. Weiter. Jetzt hast du also in der linken Hand den Nagel. Ja. Und die rechte Hand ist frei. Ja. Mit dieser freien rechten Hand nimmst du jetzt vom Regal. Vom Regal rechts neben der Tür. Vom Regal rechts neben der Tür. Rechts nimmst neben du der Tür. Den Bronzebuddha. Ach ja. Hast du gehört? Du nimmst mit der rechten Hand den Bronzebuddha. Ja. Hast du? Ja, hab ich. Gut. Er schlägt jetzt die Tür ein. Bitte, Manfred, bitte, das bitte. Das ist ja ganz in Ordnung. Lass dich nur nicht aus der Ruhe bringen. Du darfst dich jetzt bitte nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wiederhol das, Helga. Ich darf mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Richtig, und jetzt weiter. Du hast doch vorhin eine Patrone in das Schlüsselloch gesteckt. Ja. Im Boden dieser Patrone, im Boden, dir zugewendet, da ist ein kreisrundes Auge. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Gut, auf dieses Auge, genau in die Mitte, da setzt du jetzt die Spitze des Nagels. Du setzt also die Spitze des Nagels auf dieses Auge. Hast du das getan? Ja. Jetzt hältst du den Nagel mit der linken Hand. Ja. Festhalten. Ja. Gut so. Und mit der rechten, da hältst du jetzt den Bronzebuddha bereit, damit auf den Nagel zu schlagen. Ja? Ja. Aber noch nicht zuschlagen, hörst du noch nicht. Hältst du mit der rechten Hand den Bronzebuddha? Ja. Gut. Dann sag jetzt, Gefgen, sag ihm, ich will mit ihm reden. Sag es ihm. Bitte, sag es ihm. Hören Sie auf. Hören Sie doch auf. Mein Mann will mit Ihnen reden. Haben Sie gehört? Mein Mann will mit Ihnen reden. Was will er? Mit Ihnen reden. Mäuschen, ich bin hier und dein Herzblatt ist irgendwo. Liebling, sag ihm, du hältst den Hörer gegen die Tür. Ja. Du hältst den Hörer ans Schlüsselloch. Das tust du natürlich nicht, aber du sagst es ihm. Du hältst den Hörer gegen die Tür ans Schlüsselloch. Sag's ihm jetzt. Ich halte den Hörer gegen die Tür. ans Schlüsselloch. Ans Schlüsselloch. Mach das Radio aus. Mach es aus. Mit dem Fuß. Mach das Radio aus. Mach es. Ja. Und jetzt noch einmal. Sag ihm, du hältst den Hörer gegen die Tür ans Schlüsselloch. So? Sagen Sie ihm, Pardon wird nicht gegeben. Sagen Sie es ihm doch selbst. Ich halte jetzt den Hörer ans Schlüsselloch. Kommt er ran? Ich weiß nicht. Also, was ist? Hey, Bulle, kannst du mich hören? Er spricht jetzt mit dir. Ja. Ich kann nichts hören. Denke, du willst mit mir reden. Na los, los, los. Tu deinen Gefühlen keinen Zwang an. Bin ganz Ohr. Helga, ist er das? Ja. Der Nagel ist da, wo er sein soll? Ja. Dann schlag zu. Kräftig. Schlag mit dem Buddha auf den Nagel. Hey, Bulle. Dein Mäuschen sagt, du hast was auf dem Herzen. Dann komm damit raus. Komm damit raus, Bulle. Weißt du, das Ganze ist doch ein Witz. Ich als Beichtvater. Du sollst zuschlagen. Zuschlagen. Jetzt. Bulle, ich will deine Beichte hören. Also, wenn das in die Zeitung kommt. Helga, mein Gott, so sag doch was. Helga. Herr Berger, wir müssen los. Was? Wir müssen los, der andere Hubschrauber ist gelandet. Ja, ich komme gleich. Bitte einen Augenblick noch. Helga. Helga, bist du noch dran? Ja. Es ist ja vorbei, Helga. Hast du verstanden? Es ist vorbei. Du, wir kommen jetzt. Bleib, wo du bist, bis ich da bin. Wir sind gleich bei dir. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Nein, ich habe ihn umgebracht. Ich. Ich komme jetzt zu dir. Sie hörten Inselfrieden von Nikolai von Michalewski. Es spielten Hauptkommissar Berger, Helmut Lange, seine Frau Helga, Karen Hüttmann, Andreas Gefgen, Manfred Reddemann, Hauptwachtmeister Kirst, Herbert Steinmetz, Kommissar Ludwigs, Erwin Wirschatz, Kramer, Lutz Schmidt, sowie Siegold Schröder und Hans Kemner. Die Regie hatte Günter Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 4. Dezember 1975. Nikolai von Michalewski hat das Thema von Inselfrieden, also die Geschichte eines einsamen Helden in einer außergewöhnlichen Notsituation, noch einmal variiert. Ich oder Du, so heißt ein beliebter WDR-Hörspielkrimi von 1989, der gewissermaßen die Fortsetzung von Inselfrieden darstellt. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz verraten, dass auf der anderen Seite der Scheibe des Studios, in dem ich hier gerade sitze und plaudere, die Tonmeisterin Theresia Singer sitzt, die hier jeden meiner Versprecher rausschneidet und die ganzen Tonschnipsel und historischen Radio Bremen-Ansagen verwaltet, mit denen wir hier hantieren. Und sie freut sich gerade sehr, denn sie hat Ich oder Du von Nikolai von Michalewski damals in den WDR-Studios aufgenommen. Und weil sie ein bescheidener Mensch ist, möchte sie nun ganz schnell unsere Schlussmusik abspielen. Ja, das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Diese und alle bisherigen Folgen stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das ist übrigens immer die Stimme von Friedrich W. Bauschulte. Und eben der ist Teil unseres Krimi-Klassikers der kommenden Ausgabe. Vorausgesetzt das. So lautet der Titel eines Radio Bremen-Krimis von 1957. Wir gehen also mal wieder ganz weit zurück. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.